Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot Ready Player One. Nach einer längeren Pause jetzt schon wieder. Irgendwie sage ich das bei jedem zweiten Podcast übrigens, dass meine längere Pause ist. Weil mir immer so sinnlose Dinge wie das Studium dazwischen kommen. Und ja. Dementsprechend, jetzt sind die Semesterferien vorbei und es kommen neue Filme ins Kino und es kommen auch ein paar gute Sachen ins Kino und das ist so das Blockbuster-mäßigste, was ich mir angucken kann, ohne das Gefühl zu haben, verpflichtet dazu zu sein, so im Sinne von Marvel und so. Das ist immer mehr so wie eine Droge, da kann ich nicht mehr so richtig aussteigen, da habe ich irgendwie den Eindruck, ich muss jetzt weiter gucken, um auf dem Laufenden zu bleiben. Auf den Film hatte ich jetzt tatsächlich Lust, weil das einer der ganz wenigen Fälle ist, wo ich das Buch vorher gelesen hatte und das kann ich, glaube ich, weiß nicht, bei allen Kritiken, die ich jetzt schon gemacht habe, konnte ich das vielleicht zweimal sagen und das andere war der Marsianer oder so. Und ich bin Gott sei Dank nicht alleine dieses Mal. Es ist ein Film der Popkultur und der Videospiele und ich habe den mir bekannten Obergamer Tobi wieder dabei. Hallo. wer gar nicht weiß, was Ready Player One ist, das ist ein Film von Steven Spielberg, einer der größten amerikanischen Regisseure, der ja einfach alles schon gemacht hat, Indiana Jones, Jurassic Park, Schindlers Liste, also auch eine sehr große Bandbreite, aber immer sehr amerikanisches Kino auch, sehr gefühlsbetont, es sind immer Geschichten von Helden und von Wagemut und solchen Sachen. Und jetzt hat er Ready Player One gemacht, das ist eben eine Romanverfilmung von Ernest Cline, ist das Buch. Und der Film und auch das Buch handelt von spielt in der Zukunft, 2045, glaube ich, sagen sie. Ja. Amerika hat sich ein bisschen verändert. Die Welt an sich scheint sich auch mit verändert zu haben. Das Leben der Menschen läuft im Alltag hauptsächlich in einer virtuellen Welt ab, die Oasis genannt wird. Was im Film nicht so rüberkommt, aber in den Büchern schon. Das werde ich auch mal wieder ein bisschen betonen, was ich jetzt aus den Filmen und was ich aus den Büchern ziehe. In den Büchern ist es halt so, dass da deutlich klarer noch rüberkommt, dass die Leute auch ihre Jobs tatsächlich teilweise schon darüber verrichten. Also die Hauptfigur, das ist Wade, ich habe den Namen schon vergessen, Wade Watts, ist ein, ich glaube, 18- oder 19-jähriger Teenager und dem folgen wir und wie sein Alltag so in der Oasis aussieht. Und zwar ist der Erfinder der Oasis verstorben, der Halliday heißt er und der hat zu seinem Tod eine Botschaft veröffentlicht, dass er ein Easter Egg irgendwo im Spiel versteckt hat und wer das Easter Egg findet, der bekommt die Kontrolle über diese virtuelle Welt. Dazu muss man eben wissen, dass diese virtuelle Welt anders als bei uns bei großen Spieleplattformen oder sowas wie World of Warcraft. Im Gegensatz dazu ist es in dieser Welt halt so, dass Oasis wirklich das Leben der Leute bestimmt. Die echte Welt ist relativ shitty irgendwie. Die Leute leben in aufeinander gestapelten Wohnwägen in den armen Gegenden und dementsprechend ja, ist der einzige Ort, um zu entkommen und um sich nicht elendig zu fühlen, so bringt es das Buch auch rüber, ist diese virtuelle Welt. Und genau, es geht darum, dass dieser junge Wade Watts versucht, dieses Easter Egg zu finden. Das versuchen auch natürlich ganz, ganz viele andere Leute. Und so auch unter anderem der große Gegenspieler des Films, Nolan, wie nennen sie ihn? Ich weiß gar nicht mehr, hat einen komischen Namen. So richtig evil klingt auf jeden Fall. Nolan heißt er auf jeden Fall. Und das ist Ben Mendelsohn, der Schauspieler, den mag ich eigentlich recht gern. Und der hat eine große Firma und die möchten halt die Kontrolle über die Oasis übernehmen und ich glaube, unter anderem wird mal erwähnt, der böse Plan ist dann, keine Ahnung, das Interface der Leute mit Werbung voll zu stopfen und solchen Shit. Also so ganz klassisch halt gut gegen böse. Der Underdog, der Wade, ist eher aus armen Verhältnissen, wohnt eben in so einer Wohnwagensiedlung und eben legt sich damit im großen Mega-Imperium einer Firma an. Und ja, darum geht es im Grunde, dass er eben innerhalb dieser virtuellen Welt dieses Easter Egg findet. In dieser Oasis ist alles möglich, ist völlig egal, was man sich auch immer vorstellt. Jede Menge Popkultur fließt auch ein, das ist auch im Buch schon so. Das Buch nimmt immer wieder auch Anspielungen auf Steven Spielberg-Filme her. Das fällt im Film logischerweise weg, oder das heißt logischerweise, Steven Spielberg wollte das wohl nicht drin haben, Anspielungen auf seine eigenen Sachen. Fand er wohl komisch, das zu machen. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du alles erkannt hast, aber es gibt einen Haufen Sachen in dem Film, die man irgendwo schon mal gesehen hat. Also ich muss sagen, ich habe nicht so viel erkannt. Also klar, hin und wieder sieht man was, aber das ist jetzt nicht so ein Film, der da nur drauf aufbaut, sondern das stimmt, ja. Es ist halt schon eher so, dass man im Hintergrund einen Charakter sieht und denkt, ah, okay, das ist der und dann ist es auch wieder gut. Ja, also genau, der Erfinder der Oasis, der Halliday, Der ist eben ein großer 80er-Fan. Das kommt zum Beispiel im Buch, wird das auch klar erwähnt, dass er die 80er sehr mag. Und im Film wird es halt visualisiert. Er eben hat Space Invaders-T-Shirts an und solche Sachen. Und er wirkt, also sein ganzer Kleidungsstil ist eher altmodisch, obwohl das Ganze eben 2000 was auch immer spielt. Daran merkt man so ein bisschen, dass es so ein Nostalgia-Freak ist. Und das Gefährliche wäre eben gewesen, auch bei dem Film, das habe ich mir auch schon beim Buchlesen gedacht, wenn dieser Film nur darauf basiert, hey, du kennst doch das und das, ist das nicht cool? Ist doch schön, dass du das jetzt hier siehst. Und das ist eben, der Film hat, glaube ich, extrem viele Easter Eggs eigentlich, also andauernd Anspielungen auf irgendwas. Aber man übersieht sie auch ganz gerne mal, weil sie eben wirklich nur im Hintergrund sind und nicht mega offensiv. Ich glaube, ein, zwei Sachen gibt es, die werden dann schon betont. Also eben ganz am Anfang mal kommt ein Motorrad vor, eben aus Akira, das ist ein berühmter Anime. Und da wird dann extra gesagt, das ist das Motorrad aus Akira. Und also ein paar Sachen stellen sie heraus, aber andere Sachen sind halt visuell klar erkennbar, aber es wird nicht explizit Bezug darauf genommen und der Film legt nicht extrem Wert darauf, sich dadurch irgendwie, ja, dadurch den Spaßfaktor zu erhöhen. Also das ist mit drin und wenn man es erkennt, ist es schön. Eben King Kong ist ganz klar, ganz deutlich auch mal drin. Aber, Affe am Anfang. Genau, aber nicht mal das, ja, gut, wird groß. Das ist halt ein großer Affe. Genau, es ist ein großer Affe, aber es ist halt völlig egal, ob man jetzt weiß, dass es King Kong ist oder nicht, sondern er funktioniert auch, wenn man ihn nicht kennt in dem Film, an der Stelle, an der er ist. Und eben das fand ich relativ gut an dem Film, dass er nicht sich darauf ausruht, zu sagen, hey, wir haben hier für jeden was dabei und für jeden ist irgendwas dabei, was er cool findet, sondern er hat diese Sachen dezent drin und verlässt sich schon eher auf seine eigenen Kreationen und seine eigenen Ideen, eben die böse Firma IOI, die eben die Kontrolle haben will und die hat einen ganz eigenen Stil, die ist jetzt nicht irgendwie, finde ich, groß auf irgendwas bezogen oder, also die können ja auch aussehen wie, keine Ahnung, das Imperium und Star Wars, so von der Aufmachung her, und so sehen sie halt nicht aus, also man hätte ja als Spaß sagen können, die ganzen Bösen sehen aus wie Stormtrooper, wenn sie in der Oasis unterwegs sind, aber nein, sie haben halt ihr eigenes Outfit und so Zeug und auch die Hauptfigur, also auch Wade, wenn er in der Oasis ist, sein Avatar sieht nicht für mich konkret wie irgendwas aus, was ich schon kenne. Es ist eine Mischung aus allem. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Anime-Dude. Und auch andere Figuren, auf die er trifft, die erinnern einen schon ganz klar an etwas, aber es ist nicht konkret irgendwo geklaut oder ausgeliehen oder eine eindeutige Hommage an was anderes. Aber so wirkt es ganz oft, als hätten sie die Lizenz für irgendwas Spezielles jetzt nicht, die sie ja deutlich, also man sieht ja hin und wieder, dass sie auch dicke Lizenzen haben, aber wo es dann verwunderlich ist, dass sie halt da irgendwie Man erkennt so, dass das geht in die Richtung von irgendwas, aber es ist nicht irgendwas. Also eben sein einer Freund, der da irgendwie aussieht wie so ein X-Man, der aufgepumpte. Das ist ein Ork, hätte ich gesagt, oder? Der Age heißt er, oder? Das soll ein Ork sein? Das war nur meine Wahrnehmung. Ich habe gedacht, das wäre ein Ork oder sowas. Ich finde, der sah aus wie hier in den neuen Hobbit-Filmen. Da gab es doch diesen großen, bösen Ork und so, finde ich, sah er aus. Also irgendwie nicht so richtig, weil unten war er Roboter oder so. Er war ja nicht mal ganz Ork. Aber eben, es gibt ein paar Figuren, die vorkommen. Artemis ist auch noch eine andere Spielerin in Oasis, die eine große Rolle spielt. Und das ist halt ein rothaariges Mädchen, dieser Avatar. Keine Ahnung, worauf die anspielt. Also sieht eher aus wie eine Generic Videogame-Figur und nicht wirklich was, wo ich sagen kann, ah ja, klar, das ist das und das. Also das eben fand ich auch sehr angenehm. Was mir ansonsten schon, also was ich schon sagen würde, ich finde den Film visuell schon an manchen Stellen sehr, sehr cool. Also zumindest die Kamera, es ist eh schon schwer zu sagen, da von Kamera zu nehmen, es ist halt dann animiert. Aber schon am Anfang haben sie dieses Autorennen und klar, Action muss man eben mögen oder nicht. Ich glaube, du bist eher nicht so der Action-Fan. Ich brauche das auch nicht für meine Filme, aber wenn sie dann gut gemacht ist, dann kann ich das schon auch wertschätzen. Und da ist es halt so, es ist ein Autorennen, es ist halt völlig chaotisch, weil es ist halt alles virtuell. Dementsprechend fliegen halt irgendwie Abrissbirnen durch die Gegend und Physik ist auch nicht so richtig relevant. Und die Kamera folgt aber trotzdem allem die ganze Zeit. Es gibt nicht irgendwelche komischen, harten Schnitte, wo ich mich dann gar nicht mehr auskenne, sondern dann teilweise folgt sie dann doch dem Auto von Wade. Und es ist zwar chaotisch, aber ich kann immer noch nachvollziehen, was los ist und weiß, keine Ahnung, ist er jetzt vorne, ist er hinten im Rennen oder was auch immer. Also das ging mir ein paar Mal so, dass die Kamera schon ihm gar nicht so auffällig ist, also nicht so dieses, oh, guck mal, was für ein fancy Shot wir hier machen, aber auch dieses, wo er das erste Mal in die Oasis geht und seine Brille aufsetzt und die Kamera folgt ihm ja vorher und dann geht sie halt immer näher zu seinem Gesicht hin und dreht sich so in ihn rein so, und plötzlich sehen wir, was er in seiner Brille sieht. Film, also eine Einstellung, die eindeutig mit einer Kamera nicht möglich ist. Also es geht einfach nicht. Und da ist aber der Übergang, finde ich, zu diesem virtuellen Aspekt echt gut gelungen, weil es vorher sieht, also vorher ist es, glaube ich, ganz normal gedreht. Und irgendwo wählen sie diesen Übergang zu, hey, jetzt ist auch sein Auge wahrscheinlich nur noch animiert oder was auch immer. Und das ist, finde ich, im Film gut gelungen, das zu blenden, weil oft ist es so, dass man es halt so merkt, irgendwie, wo du richtig siehst. Generell muss man nicht nur Kamera, sondern auch die technischen Effekte sind ja nicht, das ist halt einfach nicht high class, sondern das, also das gibt es ja oft, dass die Effekte eigentlich gut sind. Also so Star Wars zum Beispiel hat ja auch gute Effekte, aber es sieht halt wie Effekte aus. Und dadurch, dass das dort halt eh nicht so schlimm ist, sondern das ein bisschen virtuell aussieht, dafür haben sie es extrem gut gelöst. Dafür, dass sie ja eigentlich auch eben in so einer Final Fantasy Optik hätten bleiben können. Ja. Nee, schon. Also schon überdurchschnittlich. Die Oasis an sich ist auch relativ unterschiedlich. Also man, das finde ich, arbeiten sie auch gut raus. Das ist ein Film von 2 Stunden 20 Minuten, der ist schon lang. Aber dafür, dass eben das Buch hat auch, keine Ahnung, 400 Seiten oder so. Und im Buch hast du halt dann Zeit, verschiedene Areale dieser Welt zu zeigen und auch klarzumachen, dass es ein Universum ist mit mehreren Planeten. Und gemessen daran, dass es halt ein Film ist, der dieses ganze Buch runterbrechen muss, zeigen sie aber sehr, sehr gut, finde ich, an vielen Stellen, wie unterschiedlich diese virtuelle Welt ist und wie unterschiedlich das alles aussehen kann. Klar, irgendwo auch mit diesem Monolog am Anfang, wo alles erklärt wird, das ist natürlich ein bisschen Standard, dass man das jetzt so erklärt, aber es wäre auch, sonst hätte man den Zuschauer, glaube ich, gar nicht abgeholt. Der Film funktioniert an manchen Stellen für mich eh nicht so ganz, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte. Ist für mich jetzt interessant zu wissen, wie es für dich war, weil ich schon ein, zwei Momente hatte, wo ich mir dachte, ich komme jetzt eigentlich nicht mehr so richtig mit, was gerade los ist in der Welt. Aber ich hatte halt im Hinterkopf mit dem Buch noch, ja, klar, da war das so und so mal erklärt worden und sowas. Und ich weiß nicht, ob das auffällt, wenn man den Film sieht. Mir ist gar nicht aufgefallen. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist sehr straightforward erzählt. Die Geschichte auf jeden Fall, eben ist, wie ich gesagt habe, es sind einfach die Guten gegen die Bösen und es geht um die Herrschaft über die Oasis, die eben zu erlangen und eben Übermacht gegen kleine Loser, die sich trotzdem zur Wehr setzen. Und in der Hinsicht ist es auch wirklich sehr standardisiert. Die Schauspieler, ich weiß nicht, ob du jemanden kanntest, also das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass Steven Spielberg da nicht so verbrauchte Gesichter nimmt. Das sind jetzt nicht, also keine Ahnung, was der hippe junge Typ gewesen wäre, den man sonst in die Hauptrolle genommen hätte. Ich weiß nicht, wer da gerade in Frage kommt. Vielleicht irgendeiner der Hemsworth-Brüder, der Jüngere oder so. Aber eben Ty Sheridan spielt diesen Wade. Und ich habe eben die letzten Wochen schon mir dann überlegt, woher kenne ich das Gesicht? Der war im letzten X-Men-Film auch drin. Und so. Also er hat schon ein paar Sachen gemacht, wo man den gesehen haben könnte. Aber er ist halt noch nicht so ein Gesicht, wo ich halt automatisch an eine andere Rolle denke oder sonst was. Sondern er ist halt relativ frisch. Also das ist mal ganz angenehm, um sich dann wirklich ein bisschen besser auch in so eine Welt reinzufinden, dass ich nicht mit den Leuten, die vorkommen, schon automatisch viel verbinde. Also ich glaube, der bekannteste ist noch hier Simon Pegg. Das ist der Kollege von dem Halliday dann, den man dann sieht. Das ist halt eben hier in Shaun of the Dead ist das die Hauptfigur und solche Sachen. Also den kennt man schon. Oder in den neuen Star Trek Filmen ist der auch drin. Aber der hat halt eine super kleine Nebenrolle, deswegen ist es relativ wurscht. Und ja, und der Böse ist halt Ben Mendelsohn. Ich überlege gerade, ob du irgendwas gesehen haben könntest mit dem. Killing Them Softly, der Brad Pitt-Film. Ja, ich glaube nicht. Okay, weil da spielt er auch mit. Ich mag den echt gerne, der macht meistens eher so ein bisschen Indie-Sachen. Also den sehe ich eigentlich nicht in sowas Hollywood-mäßigen. Also, keine Ahnung, wo war der noch drin? Also immer so Sachen, die ein bisschen, eben The Place Beyond the Pines mit Ryan Gosling, das war auch eher so ein Arthouse-Film und sowas. Und deswegen fand ich es ganz lustig, dass er. Genau, doch, du kennst den, klar. Mein Gott, Rogue One, der Böse, der Dingens da. Das ist so, ja, stimmt, das war auch sehr mainstreamig, aber. Ja, ich glaube, der kriegt auch die Unsympathen zu spielen. Der wirkt irgendwie so ein bisschen kalt, der Typ. Genau, also ich fand die Schauspieler eigentlich ganz gut, wie sie ausgesucht haben. Das Mädchen kannte ich gar nicht. Eben, habe ich dich jetzt gerade nochmal gefragt, weil die scheinbar in Bates Motel mitspielt. Mir sagt sie gar nichts, weil ich habe Bates Motel auch nicht gucke. Die hat schon ein paar Sachen gemacht, aber. Jetzt nichts, wo sie mir aufgefallen wäre, wahrscheinlich eher Nebenrollen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Olivia Cook ist, glaube ich, der Name. Und die wurde auch vorher gelobt, da hatte ich ein bisschen mitbekommen, dass die ganz gut sein soll. Fand ich auch ganz gut. Aber an sich ist es jetzt kein Film der großen Charakterentwicklung. Aber hat die dann praktisch die virtuelle Figur auch gemotion captured? Das habe ich auch jetzt nicht in Erfahrung gebracht. Aber also ich würde nicht sagen, weil ich finde, die sahen überhaupt nicht. Ja, eben, hätte ich also auch gedacht. Die Avatare sehen halt gar nicht aus wie ihre Vorbilder. Was ja auch irgendwie Sinn. Logisch ist. Ob sie dann doch gesagt haben, die Schauspieler motion capturen ihre eigenen Avatare, Eigentlich gibt es eh keinen Grund dafür, ist eigentlich völlig egal. Du kannst nämlich auch jemanden nehmen, der vielleicht günstiger ist, der nur Motion Capture Zeug macht. Also ich meine, Andy Serkis hat ja so angefangen, bevor er dann super bekannt dafür wurde, aber oder auch Leute, die mehr Erfahrung damit haben, sowas zu machen. Weil es ist ja auch eine andere Art, glaube ich, von Schauspielern, wenn du halt, ich glaube, Mimik musst du dann auch sehr deutlich machen, damit das ordentlich übersetzt werden kann. So, ich glaube, es ist für jemanden, der sich damit beschäftigt, leichter als für einen normalen Schauspieler, das zu machen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich weiß noch, wie ich die Aufnahmen gesehen habe, wie Benedict Cumberbatch Smaug den Drachen in Hobbit macht, wenn du das anschaust, der actet das schon richtig hart aus, weil er am Schluss halt in ein Drachengesicht übersetzt wird. Und die Mimik und die Gestik, die der dann in seinem Anzug da macht, mit seinen Punkten im Gesicht, so würdest du halt das nicht als normaler Schauspieler machen. Also es wirkt halt völlig überzogen und übertrieben, ja, damit es halt eben klar übersetzt werden kann. Deswegen, keine Ahnung, ob wer Motion Capturing da gemacht hat oder ob es überhaupt, also ich würde schon sagen, weil die Mimik schon natürlich wirkte von den virtuellen Figuren. Es wirkte nicht so Uncanny Valley-mäßig, nicht so dieses, dadurch, dass sie nicht so realistisch waren. Sie waren relativ stilisiert. Das war nie der Punkt für mich erreicht, wo man dachte, irgendwie sieht es aus wie ein Mensch, aber so was Totes in den Augen oder so. Das haben sie, finde ich, gut gelöst, dass sie das nicht versucht haben, die zu lebensnah zu machen. Also eben der Freund von ihm, dieser Ork oder was auch immer er sein mag, irgend so ein Hulk-Monster, ist ja völlig entfremdet von dem Ganzen. Aber ja, vom Gesamteindruck her, glaube ich, driften wir ein bisschen auseinander. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein mega toller Film ist, der irgendwie das spektakulärste des Jahres oder sowas. Aber ich hatte mich gut unterhalten gefühlt. Also ich fand ihn, weiß nicht, also er hatte ein bisschen Längen, das schulde ich aber eben auch ein bisschen dem 3D. Die 3D-Brille hat irgendwann ein bisschen gedrückt. Und mit 2 Stunden 20 Minuten ist auch relativ lang für einen 3D-Film dann. Aber eben auch das 3D hat mich nicht wirklich gestört. Ich fand den Film nicht zu dunkel oder zu unscharf oder sowas. Das ist oft bei 3D mein Problem. Ich finde, es hat sich sogar sehr gut angeboten für die virtuellen Aspekte des Films, was einen Großteil ausmacht. Das kann man, glaube ich, auch mal betonen. Der Film spielt nicht besonders viel in der Realität, in der er eigentlich stattfindet. Das ist im Buch auch ein bisschen anders, aber klar, das Buch hat auch mehr Zeit, durch die Seiten ein bisschen mehr auf die reale Welt einzugehen. Die interessanten Sachen passieren aber in beiden Fällen immer in der virtuellen Welt natürlich. Oder die meisten spektakulären Dinge zumindest. Und ja, aber wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es ist halt sehr actionlastig und ich glaube, es ist ja eher was, wo du dazu Ich meinst. Würde gar nicht sagen, dass das mein Problem ist. Also auch, obwohl die Endschlacht, die war schon übersichtlich, das stimmt. Also man hat da nicht die Orientierung verloren, was überhaupt passiert. Aber es war halt so ein bisschen langweilig, wenn da irgendwie Godzilla gegen, ich weiß nicht, Der Gigant, der Gigant aus dem All, ja, schön, und Gundam Wing ist drin, ja, am Ende. Ja, jedenfalls war es halt schon ein bisschen Fahrt dann so, und vor allem, weil das Inception-mäßig findet ja dann in der Realität gleichzeitig auch noch irgendwie eine Verfolgungsjagd statt, und dann ist dann irgendwann auch mal so, oh gut, also wir sehen jetzt hier seit 15 Minuten, wie die sich gegenseitig auf die Köpfe hauen, aber es wird nicht unübersichtlich, das ist schon mal schön, und das ist nicht die große Kritik, die mich stört, sondern eher, dass man als Science-Fiction-Fan, und das muss nicht unbedingt Hard-Science-Fiction sein, ich kann mir auch was wie Star Wars angucken, aber man wird so ein bisschen enttäuscht. Weil mit diesem Kniff in der Oasis funktioniert alles, braucht man halt auch gar nichts mehr erklären in der Oasis. Und also, wenn man mit einem bisschen technischen Verständnis dran geht, dann ist es sowieso alles hochfragwürdig mit dieser Oasis, wie das überhaupt funktionieren soll, und da gibt es keine Server, die man kaufen, hacken, weiß der Teufel was kann. Also die Spielregeln der Oasis gelten ja scheinbar immer. Aber wenn man das akzeptiert, wie die Oasis ist, dann kann da halt nicht so viel Überraschendes kommen. Dann kann man denken, oh cool, das ist hier irgendwie ein Planet, auf dem viel Eis ist und fette Schlachten finden und alle sich gegenseitig abmetzeln. Okay, cool. Und wenn man dann allerdings sich versucht, so die Realität so ein bisschen, also die Science-Fiction-Welt, wie sich die Welt halt entwickelt hat, außerhalb der Oasis, dann, also da sieht man nicht so viel. Mhm. Man kann versuchen, so ein bisschen was zu erahnen. Und das, was man sieht, das wird dann auch nur so kaum erklärt. Also Das ist ja schon irgendwie ein Apokalypse-Setting. Schon, ein bisschen. Ja. Und ich finde es vollkommen logisch, dass Leute in der Oasis arbeiten gehen können. Das macht ja Sinn. Das ist heute, gibt's, also das wurde ja so ein bisschen auch thematisiert, wo dann irgendwelche China-Farmer halt tatsächlich davon leben zu spielen. Das gibt es ja heute schon. Das ist ja jetzt nichts abgefahren Neues. Also es gibt ganze Farmen, wo WoW gespielt wird, wo dann halt irgendwelche, also jetzt vielleicht nicht mehr so viel, aber früher gab es das, wo halt dann irgendwelche chinesischen Arbeiter dran sitzen und den ganzen Tag vor sich hingehen. Das wird thematisiert, aber auf der anderen Seite, wie funktioniert denn dann der Rest der Welt? Warum leben die auf der einen Seite, wie in den 80ern, in irgendwelchen Wohnwägen, die übereinander gestapelt sind, und Und auf der anderen Seite, also wie machen die das da mit der Kanalisation? Warum können die 3 Tage am Stück spielen und müssen nicht mehr aufs Klo? Ja, das Wieso wird nicht gesagt, wird am ja. Anfang gibt es Matten für die Virtual Reality, damit die laufen können? Und später können die Leute auch Virtual Reality mitten auf der Straße machen und spielen plötzlich mitten auf der Straße, ohne dass sie auf Ja. so einer Matte sein müssen. Da fühle ich mich so ein bisschen im Stich gelassen, einfach dem Ganzen auch technisch zu Ja, und folgen. auch die Regeln zu etablieren. Also, Wenn man von wenn man Anfang halt an Regeln kennt, sagt, dann versteht man, ob eben ist das jetzt besonders oder ist das nicht besonders auch, man was da hätte ja gerade von passiert. Anfang an diese Matten einfach weglassen können. So, und dann ist halt Virtual Reality eher so Matrix-Style. Man ploppt sich irgendwas dran, irgend so eine Brille drauf. Ja. Und dann erklärt man halt gar nicht, wie gelaufen wird. Aber erst zu zeigen, so funktioniert es. Und dann irgendwie 3 Shots später zu sagen, naja, es funktioniert auch ohne. Also hat mich ein bisschen genervt. Und davon sieht man, also dazu sieht man halt auch nicht sehr viel von dieser Welt. Und das ist so das, was mich eigentlich am meisten enttäuscht hat. Warum ich sagen würde, das ist eher ein Kinderfilm. Weil für Kinder ist das halt völlig egal. Die ignorieren das, die gucken das, die denken sich, wow, cool. Hier kann man irgendwie mit Autos durch die Gegend fahren oder fliegen ist gar nicht so viel. Nee, stimmt. Hätte ich mir viel mehr vorgestellt, irgendwelche Flugtaxis oder sowas? Das ist unter anderem was im Buch drin ist. Ich erinnere mich da jetzt gerade dran, also eben generell diese Regeln der Welt im Buch kommt das natürlich ein bisschen klarer rüber. Also zum einen wirkt das, finde ich, im Film so, als wenn die ganze Zeit eben das, was du in der Oasis machst, ist eigentlich dir aufs Maul hauen irgendwie. Also sie sagen zum Anfang, du kannst alles Mögliche machen und zeigen dann, glaube ich, mal kurz Minecraft, sprichwörtlich Minecraft und mit dem Slogan. Golf sieht man kurz. Aber es ist tatsächlich so, dass der Wade, also die gehen deswegen alle in die Oasis auch, unter anderem Schulen. Also es gibt gar nicht mehr die Infrastruktur, damit alle Leute zur Schule gehen. Also er geht virtuell zur Schule. Es gibt dann einen Planeten, da sind auch nur Schulen drauf, die sehen auch alle gleich aus, alle haben dasselbe Gebäude. Und das ist aber eben dann zum Beispiel ein Planet, da kannst du deine Waffe nicht benutzen. Geht nicht. Also wenn du da hingehst, ist das automatisch deaktiviert, das ganze Zeug. Was dann eben so ein bisschen, das automatisch ein bisschen plastischer macht und man sich so ein bisschen überlegen kann, ah, logisch, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwo einen Planeten geben, wo ich nur einkaufe und dann kann ich da logischerweise auch nicht einfach rummetzeln. Und das nimmt da alles so ein bisschen raus. Einerseits verständlich, der Film ist jetzt schon 2 Stunden 20 Minuten lang. Klar, schwierig, das alles auch noch zu etablieren. Aber andererseits würde ich dir zustimmen, dass es eben an vielen Stellen dünn wird von der Logik her und wo ich auch nicht mal mehr sagen kann, einem Buch wird es erklärt, weil ich kann ja auch nicht mehr sagen, wie die erklären, warum. Also, es wird schon irgendwie klar, er sitzt eben in seinem komischen Wohnwagen da am Anfang oder in seinem Kabuff da irgendwo und dann ist mir schon klar, okay, wenn er da drin sitzt, muss er sich scheinbar nicht so viel bewegen oder hat ein Gear, was das ersetzt. Also, sie erwähnen schon mal, ja, die Handschuhe können das und das und. Eben, er kriegt dann auch irgendwann diesen bisschen tolleren Anzug, der eben volle Kanne die Sensitivität der echten Haut hat. Das wird auch alles gesagt. Aber eben unter anderem mit seinem komischen Laufrad, auf dem er sich da bewegt. Ich kann ja nicht mehr sagen, wie das im Buch gerechtfertigt wird. Also das Buch wird deutlich ausführlicher. Das ist auch nicht wirklich ein Spoiler für den Film, weil das sind Sachen, die sind gar nicht im Film drin. Also man kann natürlich jetzt hier trotzdem mal einen Spoiler Schnitt machen, weil natürlich sind das Dinge, die vielleicht was der Handlung vorwegnehmen würden. Wenn man jetzt zusammenfassen würde, was man generell von dem Film hält, weiß nicht, eben du bist, glaube ich, eben hast, glaube ich, nach dem Film direkt gesagt, ja, eher ein Kinderfilm, was bei dir so viel heißt wie ja, nicht so logisch, alles ein bisschen unrealistisch und hat mich irgendwie nicht so abgeholt, nehme ich jetzt mal an. Ja, also generell eher würde ich sagen Unterhaltung als was, wo man jetzt länger drüber nachdenkt. Oder wenn man drüber nachdenkt, dann eher, dass der Oberbösewicht jemand ist, der Werbung schaltet. Das ist natürlich schon so ein Kniff, über den kann man nachdenken. So. Ja. Und das ist schon probiert, sich so ein bisschen an, also eben der Start des Films, also jetzt nicht der tatsächliche Start, sondern das, wo der Film anfängt, uns zu erzählen, das wo 2022, glaube ich, sind so die ersten Zahlen einzigen dir, Sachen, die. also wann er geboren ist, Nicht ne? geboren, sondern wann sie angefangen haben, das Ding zu bauen, war, glaube ich, Das kann sein, ja, das 2022 weiß ich auch nicht mehr oder genau. 25 oder sowas. Zu dem Dreh. Also so da in den nächsten Jahren. Also das ist ja schon, es ist schon so eine Zukunftsvision und es ist ja auch Gesellschaftskritik dahinter. Ja. Und das ist natürlich das, wo man dann probieren kann, darüber nach. Und das ist ja auch das, was Science Fiction eigentlich will. Science Fiction ist ja immer irgendwo eine Form von Gesellschaft. Oder nicht immer, aber. Nicht immer, aber ich weiß schon, was du meinst. Also vor allem die gute Science Fiction ist meistens, hat irgendwie so eine zweite Ebene. Nicht, muss auch nicht sein, aber meistens, ich decke immer die Science Fiction, die ich selber am besten finde, ist die, wo ich was zum Nachdenken habe, ein bisschen. Oder das nicht mal muss, aber es ist schön, dass der Film eine zweite Ebene hat. Und das ist hier, es ist da, aber ich würde auch sagen, es ist sehr, sehr an der Oberfläche. Also für mich war auch ganz klar, der Film will unterhalten. Das soll 2 Stunden eine gute Unterhaltung sein und Spaß machen und eben Action auch wirklich mal so, du kannst in der Welt einsteigen, du kannst das andere auch so ein bisschen mal vergessen, den Alltag und sowas. Es ist eindeutig ein Abenteuer, wirklich so Film als Abenteuer und als Realitätsflucht sprichwörtlich. Und das habe ich schon auch gesehen, aber wenig von, also wenig pädagogische Aussage oder wenig eben Interpretation oder Botschaft zu unserer heutigen Zivilisation und wo es sich hinentwickelt mit Spielen. Das ist automatisch ein bisschen drin, weil VR halt jetzt gerade sehr hip und heiß ist und alle möglichen Spiele VR-Support kriegen. Deswegen ist es automatisch drin, aber es wird nicht explizit gesagt oder thematisiert, ja, dass das auch mal problematisch sein kann. Es gibt diese Momente im Film, ganz knapp, aber auch nur, aber man will gar nicht zu kritisch gegenüber den Gamern sein. Also das hatte ich auch das Gefühl, dass der Film sich wahrscheinlich auch, sehr, oder auch das Buch sich wahrscheinlich sehr bewusst war, welche Zielgruppe es hat. Es sind die Nerds von heute, es geht viel um Popkultur. Und wenn man dann am Ende sagen würde, ja, irgendwie ist das alles so ein bisschen sinnlos auch, womit ihr euch da gerade auseinandersetzt oder womit ihr euch beschäftigt, oder eben macht das auch zu viel, lebt doch mal ein bisschen mehr im echten Leben. Wenn man die Aussage, glaube ich, zu massiv drin gehabt hätte, hätte es genau die Leute verprellt, von denen der Film lebt am Ende, dass die sich den Film angucken. Würde ich annehmen, dass es Leute abgeschreckt hätte. Oder ist ein Gedankengang, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das Buch da irgendwie probiert, zielgruppenfreundlich zu bleiben, oder ich kenne das Buch nicht, oder der Film probiert, zielgruppenfreundlich zu bleiben, sondern ich denken würde, derjenige, der das geschrieben hat, der feiert wahrscheinlich selber einfach die Kultur da drum. Ja, absolut. Und dementsprechend hat der überhaupt keine Motivation. Ja. Also, und die Aussage so generell, Leute, geht auch mal raus, die ist ja drin, also mehr als einmal. Die ist drin schon, aber halt nicht auf eine komplexe Art und Weise, sodass ich selber mir denken muss, ah ja, eigentlich, also keine Ahnung, wenn man jetzt irgendeine Szene einbaut, wo man merkt, da ist jemandem zum Beispiel das Spielen zu wichtig im Verhältnis zu seinem echten Leben und er verliert so ein bisschen, ja, das Maß für solche Dinge und hat irgendwie, setzt einen zu hohen Stellenwert an das Virtuelle. Das könnte man ja irgendwie in Form von einer Charakterentwicklung einbauen oder in einer Figur, die so ist. Aber das alles macht der Film nicht. Also alle Spieler, die wir kennenlernen, sind entweder die Fiesen, die für die große Firma arbeiten, oder es sind irgendwie ganz coole Dudes und irgendwie die gute Balance haben zu dem, was sie da machen und auch im echten Leben was drauf haben oder so. Ja, einmal der Stiefvater, der wird, oder Stiefvater. Ja, stimmt, okay. Ja, der ist so ein bisschen, aber der ist mehr ein Idiot, würde ich sagen. Er ist einfach ein Trottel und natürlich sind auch die Trottel mit dieser Technologie vertraut oder wollen sich die aneignen. Aber ja, also ich kann deine Kritikpunkte absolut verstehen. Ich finde auch, es ist auf jeden Fall eher ein leichter und abenteuerlicher Film. Nichts groß Komplexes oder so. Ich würde sagen, er holt einen nicht so gut ab, wenn man jetzt... Ich glaube, es hilft schon, wenn man Videospiele mag oder sich gerne damit beschäftigt oder sowas. Ich glaube, es hilft einem schon, das Setting ein bisschen besser zu akzeptieren, gerade weil die Regeln nicht so gut erklärt sind. Und man dann einfach so ein bisschen im Zweifel sagt, ja, könnte ich mir so und so erklären oder so und so vorstellen in Bezug auf was ich selber kenne eben. Wenn ich selber weiß ein bisschen, wie VR funktioniert, dann kann ich vielleicht manche Sachen ein bisschen besser nachvollziehen oder auch sagen, ah, da entwickelt sich das vielleicht hin. Oder auch sagen, okay, das ist ja eindeutig Fiktion und das muss jetzt auch nicht super realistisch sein. Ich glaube, je weiter man sich entfernt von dem Thema und jetzt eben eine Zukunft erwartet, eine Zukunftsvision, die vollkommen nachvollziehbar ist. So von Dingen, ja, wir haben das und das erfunden und deswegen geht das. Das macht der Film halt gar nicht. Er erklärt halt überhaupt nicht, warum das so ist. Aber dann hätten sie sich halt auch ganz viel einfach sparen können. Dann hätten sie halt einfach gesagt, so hier, Matrix-Style. So, ich ziehe mir die Brille auf und dann bin ich da drin in dem Ding und dann spart man sich halt das Erklären. Aber so dieser halbherzige Ansatz, also mein 10- bis 16-jähriges Ich, deswegen sage ich Kinderfilm, hätte das total abgefeiert. Mhm. Ich jetzt in meinem Alter denke mir halt so, ja okay, aber warum? Warum geht das jetzt? Oder ja. Also wenn es mir zeigt, dann erklärt es mir auch. Sonst sag einfach, Matrix fand ich auch gut. Ja. Das war okay, Matrix hat gesagt, da kommt ein Stöpsel rein und dann läuft das schon. Ja okay, dann ist das so, dann nehme ich hin. Aber wenn man mir halt so sagt, so, okay, wir sind hier irgendwie nur so einen Schritt weiter, also eigentlich sind wir nur softwaretechnisch, hardwaretechnisch war das ja genau eine Oculus Rift oder wie auch immer die Teile heißen. Ja. Das war ja nur Software, die da angeblich noch drauf kam. Und das war dann irgendwie ein bisschen unglaubwürdig für mich. Nee, und auch nicht, eben, es war dann gar nicht so hart in die Zukunft gedacht, sondern es war nur so ein Soft-Science-Fiction halt, so, ja, so ein bisschen. Hey, wär das nicht cool, wenn wir schon das Haptische auch schon hätten bei dem VR-Zeug zum Beispiel? Ja, stimmt, das war schon. Das ist mit drin, aber das ist eben, ist im Buch nämlich auch so, das hat ja teilweise nicht mal nur Vorteile. Also es gibt auch, im Buch gab es nämlich auch den Aspekt, wo ich manchmal dachte, warum sollte ich das eigentlich wollen, alles zu fühlen? Also ich meine, ja, es gibt dann bestimmte Szenarien, wo das vielleicht ganz prickelnd ist, aber eben vor allem, wenn die ihre Schlachten haben, Alter, ich will doch keine Schmerzempfindung dann haben. Also ich will ja nicht wirklich das Gefühl haben, mir hackt gerade einer den Arm ab oder so. Also warum, also keine Ahnung, was, ein paar Masochisten vielleicht schon, aber ja, so im Ernstfall bin ich dann, glaube ich, ganz froh, wenn ich das nicht spüren muss. Und ja, eben, da sind die Regeln, die der Film vorher etabliert, manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, warum die so sind oder warum irgendeiner das erstrebenswert auch manchmal findet an manchen Stellen. Ist. Aber eben, das ging mit dem Buch auch so und ich würde auch nicht sagen, dass das Buch irgendwie genial oder sonst was ist. Das, was das Buch halt nett zu lesen macht, sind die popkulturellen Sachen. Das ist schon ganz witzig und es ist auch ganz, ganz lustig eingebaut. Und der Film macht das sogar, finde ich, besser als das Buch, dass er sich eben nicht so darauf verlässt. Das Buch ist schon mehr so, da hast du manchmal schon das Gefühl, ja, jetzt sollte ich wahrscheinlich zwei Wikipedia-Artikel lesen, um hier das jetzt voll wertschätzen zu können. Und das ist dann irgendwie ein bisschen schwach, wenn sich so eine Story zu sehr darauf verlässt, auch eben auf Sachen, die es nicht selber kreiert hat. Also so, das zu sehr nutzt, dass irgendwer anderes mal eine tolle Sache erfunden hat, weil ich jetzt sage, ah, das sieht jetzt hier aus wie, keine Ahnung, in dem Film. Und dann ist es automatisch cool oder was? Nee, du musst, sag mir, warum du das jetzt drin hast. Ist es eine Referenz, die irgendwie Sinn macht an der Stelle? Und im Buch ist es manchmal ein bisschen erzwungen, so als wenn er sich gesagt hätte, alle drei Seiten mache ich eine popkulturelle Anspielung. Und das ist ein bisschen too much. Also klar, darauf basiert diese Story, weil eben sie alle das Leben von Halliday studieren und wissen wollen, wie der getickt hat, um eben dann daraus schließen zu können, wo ist das Easter Egg. Und das ist im Buch auch ganz klar drin. Und das ist ein bisschen die Rechtfertigung für das Ganze. Ich glaube auch, der Autor ist auch selber einfach, ich weiß nicht, wie alt Ernst Klein ist, wahrscheinlich ist er ein Kind der 80er, deswegen ist alles auf die 80er bezogen. Und es hat so ein bisschen diesen Vibe im Buch von wegen, ja, früher war alles besser. Und das ist so ein bisschen, ja, nicht ganz so toll, weil, was soll das? Also ich meine, klar sind da coole Sachen dabei, aber deswegen ist nicht alles automatisch geiler als heutiges Zeug. Was ich eben insofern gut finde, dass Steven Spielberg sagt, nee, mache ich nicht genauso. Ich reite jetzt nicht zu 100% auf der 80er-Welle, sondern eben, dann ist halt auch mal Overwatch mit drin oder sowas, halt modernes Zeug. Und das wird alles zusammengemischt, weil einfach alles, worauf Leute Bock haben, völlig egal, ob modern oder altmodisch oder was auch immer, es spielt keine Rolle. Hauptsache, es macht Spaß. Und eben, ich fand, also ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich fand auch, dass der Film ein bisschen lang war an manchen Stellen. Könnte aber selber nicht sagen, wo ich was kürzen würde, weil eben es fehlen ja eher noch Dinge, die das ein bisschen dreidimensionaler machen, ein bisschen nachvollziehbarer. Wüsste ich jetzt nicht so genau, wo man da am besten was rausnimmt. Also, es eben, so viel kann man auch sagen, dass im Rahmen dieses Easter Eggs gibt es drei Sachen zu finden, drei Schlüssel müssen sie finden, um ans Easter Egg zu kommen. Und das ist natürlich mit einer gewissen Art von Prüfung verbunden. Das ist so ein bisschen Feeling von vom ersten Harry Potter-Teil, wo sie Sachen machen müssen am Ende. Und das zu kürzen wäre auch schwierig, weil das ist halt so der Kern der Story am Ende. So. Das ist auch so das Highlight, wie diese Stories ablaufen und wie sie darauf kommen, diese Rätsel zu lösen. Das also noch zu kürzen wäre schwierig. Und dann, was nimmst du sonst noch raus? Noch weniger Charakterentwicklung, weil die Figuren sind ja eh schon relativ oberflächlich. Hätte man an Netflix verkaufen müssen und eine 10-teilige Serie draus machen. Als Serie hätte es, glaube ich, auch gut funktioniert, ja. Könnte ich mir besser vorstellen, weil du halt dann wirklich dir ein bisschen Zeit nehmen kannst. Und so ist halt Wade einfach nur ein netter Dude, der halt ein bisschen Nerd ist. Was auch manchmal dann ein bisschen unlogisch ist, weil ich weiß nicht, ob es im Film so klar rüberkommt, aber im Buch wird halt ganz klar rübergebracht, dass er halt eben, dass er so ein Typ ist, so diese Generation, wenn man das als Klischee spricht, die eben weniger reale Interaktionen hat und sondern mehr auf der virtuellen Ebene mit anderen Menschen interagiert. Und genau deswegen ist er socially ein bisschen awkward und tut sich ein bisschen schwer, im realen Leben mit Leuten zu interagieren. Und das ist halt im Film nicht so richtig so. Also da macht er dann echt so Sachen, wo du sagst, okay, er ist ein ganz schöner Player irgendwo. Also eigentlich sitzt du jeden Tag in deinem Wohnwagen mit deiner VR-Brille und siehst eigentlich keine Menschen um dich. Also nicht mal dein bester Kumpel, weißt du gar nicht, wer das in Wirklichkeit ist. Und das ist irgendwo drin, aber es gibt keine Konsequenz dahinter. Es ist alles nur so weit drin, wie es halt die Story cooler macht oder so. Und das ist das, was eben, ich würde auch sagen, charaktermäßig ist es halt sehr zweidimensional. Das ist ein Popcorn-Film. Da muss man Bock haben auf ein Spektakel und auf viel Action. Und das macht es aber sehr gut. Das sieht optisch sehr, sehr cool aus. Also die Referenzen sind nicht anstrengend, die drin sind. Wenn man das Zeug kennt, ist natürlich eine zusätzliche Ebene drin. Ich habe schon zwei, drei Mal lachen müssen oder musste schmunzeln, weil Sachen auch sehr, sehr gut umgesetzt sind. Also ich sage nur zweite Prüfung. Ich sage jetzt nicht, was da genau passiert. Die zweite Prüfung, die in dem Film vorkommt, wenn man eben gerne Filme guckt, vor allem, das ist dann schon nett. Das ist schon, und es ist auch sehr liebevoll gemacht. Steven Spielberg ist nicht jemand, der Sachen schlampig macht oder so, eben just for the joke oder sowas, sondern es ist dann wirklich sehr, sehr gut und sehr detailreich umgesetzt und hat dann auch seine Daseinsberechtigung an der Stelle. Es wirkt nicht, das ist ein bisschen, was ich mit Deadpool zum Beispiel manchmal das Problem hatte. Das war so ein bisschen, jetzt machen wir mal wieder einen kleinen Joke und eine kleine Anspielung auf irgendwas, eine Referenz, ohne dass es irgendwas mit der Story wirklich zu tun hat oder sonst was. Also das ist hier schon besser gelöst, finde ich. Aber ja, unterm Strich würde ich auch nicht sagen, dass das jetzt ein Meisterwerk ist oder so. Und das ist auch die Vorlage nicht. Es ist keine komplexe Geschichte. Es ist gut gegen böse und die Figuren sind auch alle einfach gut oder böse und so richtig dreidimensional wird das Ganze nicht. Es ist ein Spektakel und das dafür hat man, also das war auch das, was das Buch unterhaltsam gemacht hat und das ist auch das, was die Kernessenz insofern eine gute Buchumsetzung eigentlich, weil das ist das, was im Buch auch drin ist. Und als Film, ja, wie gesagt, das, also man muss schon Bock auf Action haben. Dich hat es, glaube ich, eher gelangweilt an manchen Stellen. Weil es ist schon viel, das stimmt schon. Ja, aber die Action, also fand ich jetzt nicht das mega Schlimme daran. Okay. Also man kann es sich zumindest angucken. Es ist halt langweilig, aber ist nicht, was den Film für mich so ein bisschen ins Mäh geschoben hat. Das war schon eher, dass ich halt... Ja, das Worldbuilding mir halt. Mir die Welt drumherum so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, die Kritik. Würde ich schon auch unterschreiben. Aber ich mache jetzt mal eine kurze Spoilerwarnung, weil ich würde gerne noch ein, zwei Sachen deine Meinung auch dazu hören, beziehungsweise meine Meinung auch dazu abgeben, die ich gut oder auch nicht so gut gelöst fand. Also dementsprechend, wer den Film noch nicht gesehen hat und den auch unvoreingenommen noch sehen möchte, sollte ich hier vielleicht mal kurz abschalten und dann ein andermal zurückkommen und sich den Rest anhören. Spoiler Warning. Ja, weil ich vorher gesagt habe, zweite Prüfung, du hast ja leider Shining nicht gesehen. Das muss ich schon noch betonen, das ist wirklich schön gemacht. Deswegen würde ich gerne wissen, ob du das dann irgendwie, hattest du das Gefühl, du hättest jetzt den Film sehen sollen und dir entgeht jetzt hier ganz viel? Oder also hat für dich der Film dann noch funktioniert? Oder war es für dich dann langweilig an der Stelle? Oder hast du irgendwie das Gefühl gehabt? Ja, schon ein bisschen langweilig, wobei ich halt sagen würde, also dass sie erwähnen ja sogar, wenn Stellen kommen, die angeblich nicht aus Shining sind, also irgendwie Zombies scheinen ja nicht aus Shining zu sein und diese Tanzszene, weiß ich nicht, wie viel die mit Shining zu tun hatte. Nee, also das mit dem ganzen grünen Abgrund, Laberscheiß, genau. Das gibt's nicht, nee. Und so, das vorher, ja, mein Gott. Also war es für mich nicht das langweiligste Teil, vor allem, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass da eben tatsächlich eine der wenigen Stellen ist, wo tatsächlich so die Jokes sich aneinander reihen. Mhm. Weil es halt, also ich habe schon erkannt, dass das jetzt eindeutig eine Referenz auf irgendwas ist. Mhm. Und das, also da war schon so eine leichte, da finde ich schon, war schon so eine Aneinanderreihung von. Ja, nee, absolut. Also weil das war auch die extremste und deutlichste Anspielung im ganzen Film. Ja. Und einerseits würde ich eben, habe ich auch das Gefühl, das ist das, was dann sowas auch runterzieht, wenn man sich zu sehr auf Referenzen verlässt. Ich glaube, ich bin da einfach nicht ganz so dran, weil es eine Referenz war, die ich sehr mag. Und das war natürlich auch so ein bisschen dieses, ich mag Shining sehr, sehr gern. Und sie haben es halt wirklich liebevoll und genau umgesetzt. Also die kleinen Mädchen, die da rumlaufen, der Fahrstuhl voll Blut. Und es sieht genauso, es ist nicht eine moderne Art und Weise, das zu drehen, sondern es ist genauso dargestellt, wie es im Film dargestellt wird. Der Soundtrack, der die ganze Zeit läuft, diese komische Musik, ist einfach der Shining-Soundtrack, der die ganze Zeit läuft. Und auch die Musik dann in dem Tanzsaal am Schluss und so, das ist dieses altmodische Lied, das ist genau das, was dann im Tanzsaal auch in Shining läuft. Und das ist halt schon wie hier Spielberg oder auch dieses Produktionsbudget, dass wenn sie das machen, dann sagen sie, dann aber richtig, dann machen wir das richtig, richtig gut. Also auch, das ist ja auch zum gewissen Grad ein visueller Effekt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dieses Set nachgebaut haben, also oder ob das halt, oder ob sie, keine Ahnung, wirklich Material aus dem alten Film genommen haben und dann halt Glück gesagt, das zusammengemischt haben mit ihrem Scheiß, sah richtig nice aus. Also an manchen Stellen geht es gar nicht, weil manche Sachen passieren nicht so, wie sie da auf der Leinwand zu sehen sind. Also diese zwei Mädchen, die laufen halt nicht vor dem Fahrstuhl rum, also müssen sie das halt irgendwie schon... Aber es sind dieselben Mädchen, die sehen auch genauso aus wie die Mädchen in Shining. Also keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Aber eben, das wäre die Stelle, wo ich eben am ehesten gesagt hätte, dass... Das kann für einen ein bisschen leer und ein bisschen langweilig wirken, wenn man die Referenz nicht hat. Und das ist eben so ein zweischneidiges Schwert. Wenn du die Referenz kennst, für mich die unterhaltsamste Stelle, aber hätte ich sie nicht gekannt, also im Buch ist es nämlich komplett anders. Das ist, finde ich, ein witziger Aspekt, dass sie, es sind drei Prüfungen Und die erste und die zweite sind beide nicht, wie sie im Buch sind. Also die erste ist so eine Art Dungeon, in das er rein muss. Ich glaube, er muss auch ein Spiel spielen, ein Videospiel im Spiel und kriegt eben dann den ersten Schlüssel. Und das ist auch mit eher so ein bisschen, ja, Indiana Jones-mäßig am ehesten. Das ist so ein Dungeon, durch das du durch musst und so ein bisschen Rätsel lösen muss. Und wenig also keine Action. Und im Film haben sie stattdessen gesagt, sie machen Autorennen, also was überhaupt kein, ich sehe auch nicht den Bezug dazu, warum das eine plötzlich ein Autorennen ist und vorher war es ein Dungeon, durch das er durchgelaufen ist. No. Also komische Umsetzung an der Stelle. Aber klar, für mich nachvollziehbar, dass man sagt, man will hier Tempo haben, man will hier Action haben, weil rüberbringen, wie spannend das ist und wie die Jagd darauf, wie akut die ist. Und die zweite Prüfung eben auch, das war Shining in dem Fall. Und mir ging es im Buch dann so, wie es dir vielleicht jetzt im Film ging, deswegen darauf wollte ich hinaus. Im Buch ist es dann auch ein Film, den sie spielen müssen, der heißt War Games, ist ein Film aus den 80ern. Und ich kannte War Games ehrlich gesagt nicht. Ich habe wirklich im Nachhinein oder während ich das Buch gelesen habe, dann habe ich den Teil gelesen, dann habe ich nach diesem Teil mir mal durchgelesen, was War Games eigentlich ist. Ist eben irgendein Film mit Matthew Broderick oder so. Also eben Ferris Bueller macht blau, erwähnen sie ja auch mal. Das ist auch im Buch ein paar Mal drin, weil eben das Buch so 80er fokussiert ist. Und Shining ist zwar auch so alt, aber ist halt so ein Kult, der heute ein bisschen aktuell ist, weil es halt Filmkunst auch irgendwo ist. Und deswegen vielleicht ein bisschen besser nachhalt als etwas, was in den 80ern popkulturell bedeutend war, aber heute nicht mehr so die Bedeutung hat. Und der Autor des Buches war halt, der ist wahrscheinlich selber aus den 80ern und deswegen war es für ihn logischer, sowas zu nehmen. Also wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich wahrscheinlich auch was nehmen, was wir heute cool finden. Und in 20 Jahren ist es vielleicht gar nicht mehr so hip, aber ja, als wenn man es für sich selber schreiben würde. Und deswegen fand ich das irgendwie eine gute Idee von Spielberg, da was ein bisschen was Breiteres zu nehmen. Shining ist schon ein bisschen breiter. Also es können mehr Leute kennen, glaube ich, als Wargames. Wargames, glaube ich, wäre zu abstrakt gewesen für die heutige Zielgruppe. Und heute 16-Jähriger weiß erst recht nicht, was Wargames ist. Schon mit Shining wird er sich schwer tun. Aber Stephen King kennt dann vielleicht schon wieder jeder. Eben das jetzt mit dem S-Remake und sowas. Das ist dann, glaube ich, Stephen King oder Horrorfilme an sich. Eben bei Wargames ist es gar kein Horrorfilm, da geht es irgendwie darum, eben auch irgendwas mit Computerspielen. Irgendwie in Wargames müssen sie, glaube ich, auch irgendwie, es geht um irgendwelche Hacker oder Kampfdrohnen oder was auch immer, ein bisschen eigenartig. Aber mit Horror kann ja jeder was anfangen. Und das war alles, war auch gruselig gemacht, also, oder auch für einen Film ab 12 schon ein bisschen krass irgendwie an manchen Stellen. Also die ganze Badezimmer-Szene ist auch wirklich so in Shining drin, das ist so eine nackte Frau, die aus der Bad rauskommt. Und plötzlich ist es halt so eine völlig vergammelte, verweste Frau. Und ich meine, klar, sie zeigen sie nicht nackt, weil ab 12, keine Ahnung, geht nicht. Aber es war schon, also schon horrormäßig inszeniert. Also so wie es halt moderne Horrorfilme schon auch machen. Also. Naja, also für wirklich Horror hat dann irgendwie die ganze Stimmung nicht gepasst. Aber weil sie es halt nicht, weil es ein bisschen abenteuermäßiger gemacht war. Aber dafür, dass eine nackte Frau mit dem Messer rumrennt, dachte ich mir, okay, also muss immer bedenken, ich kann ja mit einem Sechsjährigen reingehen. Ich würde jetzt jemanden an der Kasse nicht raten, sein Sechsjährigen sein Kind damit reinzunehmen. Generell Reizüberflutung, das erstmal vorneweg. Das ist einfach zu viel in dem Film. Und eben, die Anspielungen sind ja schon eher für Gamer und also man sollte wahrscheinlich schon selber eben 10, 12, 16 sein, weiß ich nicht. Ja. Damit auch, das ist ja auch schon Teil des Spaßes, dass du eben mal erkennst, dass da eine Overwatch-Figur rumläuft oder Freddy Krüger ist mal irgendwo zu sehen und solche Sachen. Also je mehr man sieht oder je mehr man kennt, desto witziger, glaube ich, wird's. Die Grundstory funktioniert auch ohne die ganzen Referenzen. Das ist völlig egal, es könnte alles erfunden sein. Aber es sind also diese kleinen Bonus-Sachen, die man dann eigentlich kriegt, wenn man so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, ich habe viel übersehen, das haben wir eh gesagt. Also wenn am Schluss diese Schlacht kommt, keine Ahnung, wie viel da drin ist wahrscheinlich. Also es gibt die paar Sachen, wo sie darauf fokussieren, wie Gundam. Ist auch ein Anime übrigens, ja. Ja. Aber ganz viele Sachen sind wahrscheinlich, könnte man wahrscheinlich Pause drücken und Frame für Frame durchgehen und wird alles Mögliche sehen. Ja, ich glaube, es war einfach schwierig, das hinzukriegen, weil eben die mussten halt die Rechte für alles einholen. Und wenn eine Firma gesagt hat, nee, wollen wir nicht, was ich nicht verstehe, was ist einfach gratis Werbung für dein Produkt, wenn du da drin bist und zu den popkulturellsten, coolsten Sachen zählst. Weil Batman war drin, aber aus Marvel glaube ich nichts. Das wäre dann so, wenn ich darüber nachdenke. Batman war ja am Anfang auf dem Mount Everest klettern mit Batman. Scheinbar dann doch nicht. Na, wer weiß, was da für Deals im Hintergrund waren. Ja, deswegen hieß es eigentlich, dass dieses Buch auch nicht machbar sei, das zu verfilmen, weil man halt, also im Buch muss, ich weiß nicht, wie das mit Büchern ist, da muss man scheinbar keine Rechte einholen oder keine Ahnung, oder kannst du einfach erwähnen, wenn du Bock hast, weil du halt eben nichts Visuelles benutzt, sondern einfach nur sagst. Und dann hieß es eigentlich, das eignet sich gar nicht, das zu verfilmen, weil du müsstest so viele Rechte einholen, je nachdem, was die dafür haben wollen, lohnt sich dann schon gar nicht mehr, den Film zu machen. Vielleicht waren das halt alles die IPs, die sie benutzen durften, ohne da extrem viel blechen zu müssen. Aber eben, was mir eben echt gefehlt hat, war World of Warcraft. Ich bin kein WoW-Spieler, aber für mich war es völlig logisch, da WoW mit einzubauen, wenn man es modernisiert. Im Buch ist es nicht drin, aber das Buch ist halt komplett auf 80er bezogen. Aber eben Overwatch war drin, also sie haben eindeutig mit Blizzard verhandelt, aber dann kein WoW drin zu haben, fand ich komisch, weil das ist für mich schon auch Teil, also wenn man verstehen will, also für mich, wenn ich verstehen will, wie sich das anfühlen muss, Oasis, in so einer Oasis, klar, schon mit diesem VR-Aspekt, aber auch diese Vielfalt an Möglichkeiten und dass jeder so machen kann, was er will und sich auch irgendwo ein Stück weit selber verwirklichen kann, in dem visuellen Rahmen, den das Spiel vorgibt, würde ich, glaube ich, am ehesten von allen Spielen, die ich jetzt so kenne, sowas wie WoW nennen oder halt generell MMOs, weil das bietet schon eine gewisse Freiheit. Da muss man nicht die ganze Zeit sich abschlachten, wenn man nicht will. Also man kann auch andere Sachen machen. Ja, Minecraft war ja deswegen auch super wichtig, dass drin Ja, genau. war. Aber auch nur ganz am Anfang und Ja, dann. aber immerhin, das war mit drin und dann passt das Ja. schon. Ja, und ansonsten weiß ich gar nicht, ob mir noch irgendwas aufgefallen ist, was ich noch. Nö, aber wir kriegen jetzt eh Besuch, glaube ich. Dementsprechend weiß ich nicht, ob du noch irgendwelche Anmerkungen hast. Also unterm Strich schon ein Film, wo ich sagen würde, kann man sich angucken, ist ein Spektakel, macht Spaß, muss man aber jetzt auch nicht zwangsläufig. Wenn dann aber im Kino. Ich weiß nicht, ob das sowas ist, was sich gut Ja, für den große Fernseher Leinwand ist eignet. schon hübsch an der Stelle. Schon, ja. Und 3D war jetzt nicht super störend, also fand ich okay. Also du bist kein Fan davon, ne? Ich auch nicht Nee, es war wirklich, aber. technisch war es schon okay. Ja. Na ja, gut, dann bis zum nächsten Toffer Podcast und danke Tobi wieder für deine Gesellschaft, für dein Feedback und ja, bis zum nächsten Mal. The top of the offer.